Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Ich freue mich, Holger. Thema heute, Kennzeichen. Nummernschilder. Nummernschilder ist auch sowas, was eigentlich nur im März interessant ist, beziehungsweise im Februar, weil ab März die neuen Moped-Schilder rauskommen. Naja. Ansonsten, okay. Und was natürlich auch, das weiß ich auch noch so aus meiner Adoleszenz, es gab immer jemanden, der ein rotes Kennzeichen hatte. Ja. Und das war so ein bisschen, das hat immer so einen Nimbus gehabt. So, du hast ein rotes Kennzeichen. Ja. Ah, da kann man sich ja diese abgefuckte Schrottkarre von da hinten einfach mal nehmen und durch die Gegend knattern und keiner kann was dazu sagen. Gibt es die noch, rote Kennzeichen? Ja, na klar. Ich habe selbst eins. Ne? Also, du hast ein rotes Kennzeichen. Ja, ich habe ein rotes Kennzeichen. Allerdings ein 07er. Es gibt Unterschiede? Ja, natürlich. Okay. Also rote Kennzeichen gab es früher häufiger, jetzt nur noch zwei meines Wissens. Vielleicht drei, müsste ich allerdings nochmal recherchieren. Die 07er, weil ich die eben genannt habe, das sind die sogenannten Sammlerkennzeichen. Die werden an Leute ausgegeben, die mehrere Oldtimer haben. Ja. Also Fahrzeuge, die 30 Jahre oder älter sind, die je nach Zulassungsstelle auch zertifiziert sein müssen. Also ein Gutachten eines Sachverständigen haben, mit dem nachgewiesen wird, dass es sich dabei um erhaltungswürdiges technisches Kulturgut handelt. Okay. Für welche Fahrzeuge hast du es bekommen? Ich? Also da ist, du hast, wenn du so ein Kennzeichen hast, hast du ähnlich wie auch die 06er roten Kennzeichen, das sind die sogenannten Händlerkennzeichen, die für Vorführfahrten geeignet sind, hast du so ein kleines rotes Heftchen. Da sind die Autos, mit denen du dieses Kennzeichen fahren darfst. Das ist so ein bisschen wie eine Waffenbesitzkarte. Also du kannst nicht jedes beliebige Auto nehmen, sondern nur was eingetragen ist. Genau, mit dem 06er kannst du theoretisch jedes beliebige Auto nehmen. Aha. Da bist du dann selber als Besitzer oder Besitzer dieses Kennzeichens angehalten, dieses rote Heftchen auszufüllen und gehst damit natürlich auch bestimmte Verantwortung ein. Also das Fahrzeug muss dann verkehrssicher sein, muss eben auch legal im deutschen auf deutschen Straßen fahrbar sein, also ein paar Sachen. Also zulassungsfähig. Ja, du nimmst quasi eine vorübergehende Zulassung zu. Okay. Vor. Als Privat oder als. Nee, eben nicht als Privatperson, sondern das sind ja Händler. Ja. Also aber du hast das als Privatperson? Nein, ich bin ja Sammler. Ich habe hab ja kein 06er, sondern ein 07er Kennzeichen. Und ganz so einfach, wie viele Leute sich das wünschen, also so ein Wechselkennzeichen à la Schweiz, ist es eben leider nicht. Also nicht einfach dran klatschen, fahren gehen. Nee, schön wäre es. Wie ist das, was kostet das? Also was ist das für ein Verwaltungsakt, der dazu führt, dass man so ein Kennzeichen hat? Grundsätzlich musst du also natürlich Autos haben, die geeignet sind. Das ist klar. Aber zahlst du einen pauschalen jährlichen Steuersatz? Oder du zahlst einen pauschalen jährlichen Steuersatz für das Kennzeichen. Ja. Also nicht für das Fahrzeug, sondern für das Kennzeichen. Das ist genauso hoch wie der Steuersatz, der für ein Fahrzeug mit H-Kennzeichen anfällt. 191 und ein paar zerhackte. Ja, das ist die Steuer. Und dann zahlst du natürlich auch Versicherung für das Kennzeichen. Ja. Musst aber der Versicherung natürlich mitteilen, an welche Autos du dieses Kennzeichen ranmachst. Und danach berechnen die dann die Prämie, die jährliche Prämie. Und das dabei ist aber nur Haftpflicht dann auch, ne? Ja, klar. So. Nee, man kann auch Kaskoversicherung abschließen. Ja, aber das ist dann schon etwas ein höherer Aufwand und da musst du dich dann auch an Spezialisten wenden, die sich also mit alten Autos und Oldtimern gut auskennen. Die 0815 Kfz-Versicherung bietet unter Umständen gar keine Tarife an für die Sammlerkennzeichen. Grundsätzlich sind die Sammlerkennzeichen schon nicht schlecht. Denn wenn du jetzt mehrere Autos hast, Problem ist ja, die stehen sie alle kaputt, die müssen also mal bewegt werden. Und nicht jedes Auto wird man normal, selbst mit einem H-Kennzeichen, zulassen wollen. Nachher, wir kommen noch zu den H-Kennzeichen. Sondern will dann eben eine Möglichkeit haben, um die dann mal zu bewegen. Also mal warm zu fahren, die Bremsen frei zu fahren. Sollte man mit so einem Auto alle 2-3 Monate auch machen, damit es sich eben nicht kaputt steht. Und könnte dann eben teuer werden, wenn man jetzt, weiß ich nicht, 5 oder 6 Autos hat. Ja, und die nun alle zu versichern und zu versteuern. Man kann ja immer mit einem Popo nur ein Auto fahren. Ne? Das ist leider so. So, und das war die Idee, die dahinter steckt. Und das gibt es ja schon seit 20 Jahren bestimmt. Vielleicht sogar länger. Matthias Wissmann war damals Verkehrsminister. Der hat es durchgesetzt. Dankenswerterweise, muss man ja sagen. Ich glaube, heute, aktuell, Wenn einer auf die Idee käme und es gäbe kein Sammlerkennzeichen, da würden alle aufkreischen. Ja? Das echt? Naja, also okay. Du kennst doch die allgemeine Hetzjagd gegen das Auto und insbesondere gegen alte Autos. Aber noch nicht. Also die allgemeine Hetzjagd gegen das Auto, an der beteilige ich mich ja auch sehr gerne. Mhm. Also das ist die allgemeine Hetzjagd gegen den alltäglichen Verbrennungsmotor. Mhm. Das ist ja das Problem. Aber ich sehe eigentlich keine allgemeine Hetzjagd gegen historische Fahrzeuge. Nein, also du vielleicht nicht. Du bist ja auch besser informiert. Aber es gibt natürlich immer Leute, die sagen, der alte Stinker kann ja nicht mal von der Straße verschwinden. Die nehmen zu. Echt? Ja? Also selbst wenn da so ein F8 vorbeifährt, so ja, aber... Naja gut, aber es gibt tatsächlich immer wieder Leute, die sind natürlich alle erschütternd schlecht informiert und mit denen will man sich eigentlich auch gar nicht unterhalten. Aber die existieren. Ja. Und die sind natürlich auch Wähler und... Tendenziell würde ich sagen, es werden immer mehr. Ja. Manchen ist es völlig egal, die sagen, ja genau, also wenn ich hier mit meinem Zerknalltreibling, der erst 4 Jahre alt ist, ja nicht mehr in die Umweltzone rein darf oder nicht mehr keinen Parkplatz mehr kriege, dann sollen die aber auch nicht. Das verstehe ich nicht. Ich bin doch, ich bin vielleicht tick ich auch anders. Ich bin halt auch dankbar für die Leute, auch wenn es ein Stinker ist, der hinten eine riesige schwarze Wolke rausnimmt. Du entstammst ja auch einer Generation, die noch so ein bisschen, Traditionsbewusstsein hat. Naja, aber man kann, was heißt Traditionsbewusstsein? Das sind einfach schöne, das sind schöne Objekte, das sind Designobjekte und würde ich ja auch sagen. Aber es gibt eben auch Leute, ist ja auch wurscht, egal. Also jedenfalls gibt es dieses Kennzeichen, Gott sei Dank. Es gibt aber auch zunehmend Leute. Ich muss gerade an diesen bescheuerten Kommentar denken, den wir auf, ich glaube, iTunes gekriegt haben. Also Andreas Kessler ist ja super, aber der andere Typ da, der ist ja, wie war das Wort? Mobilitätsfeindlich. Da muss ich gerade dran denken. Naja, du bist einfach der Konterpart, nicht? Das ist, also die Frage ist ja manchmal berechtigt. Die hört sich dann vielleicht mobilitätsfeindlich an. Quatsch, wie soll man denn mobilitätsfeindlich sein? Das ist ja. Das Wort kann es schon. Sagen wir mal mobilitätskritisch. Ich bin auch nicht mobilitätskritisch. Ich bin faul, das heißt, ich bewege mich nicht gerne. Ach, das war's. Aber das ist halt. Ja, die Redaktionssache. Dieses Wort ist kompletter Unsinn. Das Wort ist kompletter Unsinn, weil du mobilitätsfeindlich bist, wenn du tot bist. Genau. Und in dem Moment. Nee, da bist du mobilitätsunfähig. Du, aber guck mal, so eine Hörer haben wir, ja? Zuhörer, die sinnlose Wortkreationen als Vorwurf generieren. Einen, keine Verallgemeinerung, es kam von einem. Alles klar, es ist einer. Kennst du einen, kennst du alle. Okay, hör mal zu, wenn du jetzt hier zuhörst, du mobilitätsfeindlich Wortkreierer, schalt einfach ab. Hör auf, so viele Hörer haben wir nicht, wir brauchen jeden. Das ist ein bisschen wie bei der Linkspartei. Aber über der Linkspartei. Womit wir wieder bei den roten Kennzeichen wären. Eine perfekte, das war einer von diesen kleinschen Bögen. Unfassbar goldene Überleitungsbrücke. So, also nochmal, es gibt zunehmend Leute, die die Dinger aber wieder abgeben. Also die haben ein rotes Kennzeichen, haben also den ganzen Mist mit. Die sollen das mir geben. Ich musste damals, also neben den Autos musste ich ein Führungszeugnis beantragen gegen Gebühr. Mhm. Dann musste ich nachweisen, dass ich für die Autos, die ich mit diesem Auto bewegen will, auch Abstellplätze abseits des öffentlichen Straßenlandes habe. Also, verdammt. Ja, dann musste ich natürlich eben die Gutachten einreichen von den Autos, um nachzuweisen, dass sie tatsächlich erhaltenswertes technisches Kulturgut sind. Und noch irgendwas war das, was ich jetzt vergessen habe. Achso, und natürlich die Versicherung muss ich nachweisen. Gut, das gelang mir auch alles. Das ist allerdings wirklich schon sehr, sehr lange her. Damals war das Mindestalter übrigens noch 20 Jahre. Das ist lange her. Ja. Aber das heißt, du hast dann schon einen Vorlauf von mehreren tausend Euro, bis du überhaupt dieses Kennzeichen erstmal in der Hand halten kannst. Mehrere tausend Euro nicht, aber... Nee, was kostet denn so ein Gutachten? Na, das kostet so... Damals waren die ja noch nicht erforderlich, nicht? Also das kostet so 150 Euro oder so. Ach so, ich dachte, das wäre teurer. Nein. Ja, okay. Also so müsste jetzt, ich habe es eben wie gesagt damals nicht gemacht. So, und dann hast du natürlich Einschränkungen. Du darfst mit dem Kennzeichen jetzt also nicht zu Aldi fahren und den Wocheneinkauf machen. Nein, darfst du nicht, sondern nur du darfst dieses Kennzeichen, also das Auto mit dem Kennzeichen nur bewegen zu Bewegungsfahrten, zu Fahrten, die der Anregung des Kaufinteresses dienen, ähnlich wie die Händlerkennzeichen. Test- und Einstellfahrten und zu Fahrten, die der Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dienen. Ja, sehr also, schön. Es ist wieder Waffenbesitzkarte. Du darfst die Waffe nur zum Transport zu deren bestimmungsgemäßem Gebrauch ja, mit dir führen. Ja, ja, das so, ist ganz so witzig. Ähnlich. Also, wieso darfst du ja nicht zu Aldi fahren, wenn du ein Kaufinteresse hervorrufen willst? Also das ist ein Riesenparkplatz. Naja, also es gibt schon Urteile, da ist einer zur Tankstelle gefahren, um zu tanken, und das durfte er auch nicht, nach Meinung des Landrichters, der da geurteilt hat. Oder einen Kasten Bier dazu gekauft hat oder sowas. Irgendwie sowas, ja, nicht? Okay. Und ich meine, wenn ich zu Aldi fahre, dann kaufe ich natürlich immer ein bisschen Zelta, nicht? Dann mit sagen, wissen Sie, ich habe hier ein Problem mit meinem Kühlwasser. Ich muss unbedingt da ein bisschen Wasser nachfüllen, weil sonst fahre ich nicht. Das geht nur mit Sprudel, weil das ist ein altes Auto, aber davon verstehen Sie nichts. Ja, genau. Da ist Kohlensäure drin, die Kalkablagerung löst. Also es ist nicht so ganz ohne. Und es gibt eben Gegenden in Deutschland, da wird man dann gerne auch mal rausgewinkt, ja, von der Rennleitung, und die kontrollieren dann haarklein, ob denn auch alles, okay, mit dem 07er-Kennzeichen, ob man muss nämlich auch ein Fahrtenbuch führen, mhm, ja, da muss genau drin stehen, wann, wer, warum, welches Fahrzeug von wo nach wo bewegt hat und wieder zurück. Ich habe jahrzehntelang eine romantische Vorstellung von roten Kennzeichen gehabt. Du machst das jetzt gerade alles. Naja, es ist eben nicht mehr so einfach. Nee, und dann gibt es eben auch solche Geschichten. Dann fährt man mit seinem roten Kennzeichen irgendwo lang. Ja, und irgendeiner, der dazu befugt ist, schreibt sich das auf. Sagt, aha, da ist jetzt ein grüner Mercedes mit dem Kennzeichen 07 irgendwas da und da gefahren. So, das schreibe ich jetzt mal auf. Und das werden wir dann mal zur Zulassungsstelle schicken. Und wenn das nächste Mal derjenige mit seinem roten Kennzeichen kommt und ein neues Auto eintragen will in sein Fahrzeugheft, eintragen lassen will, muss ja abgestempelt werden, oder eins löschen will, dann wird mal kontrolliert, ob er das auch in seinem Fahrtenbuch so aufgeführt hat. Sowas gibt es auch. Wow. Und wehe, dann steht diese eine Fahrt nicht drin, weil du es vergessen hast oder weil du dachtest, na, den Augenblick, das muss ich jetzt nicht auch noch aufschreiben. Dann gibt es gleich einen Rüffel, und beim zweiten Rüffel entziehen sie dir das Kennzeichen. Also kein rotes Kennzeichen für mich. Wobei das eben wirklich abhängig ist von Zulassungsstelle zu Zulassungsstelle. Das ist ja eh immer. Also das, ja, aber das ist ein Ärger. Also es gibt ein zulassungsrechtliches Kennzeichen, eben dieses 07er-Kennzeichen, ja, und wirklich jede Dorfzulassungsstelle würfelt neu, wie die Bedingungen sind. Furchtbar, finde ich sowas. Also man kann die Bedingungen ja definieren, dann aber bitte einheitlich im Geltungsbereich des deutschen Grundgesetzes. Okay, ich verabschiede mich jetzt vom roten Kennzeichen. Ja. Ich nehme ein grünes. Ein grünes gibt es auch, genau. Und das sind Kennzeichen, die für Arbeitsmaschinen beispielsweise gelten. Ja? Also eine selbstfahrende Arbeitsmaschine. Ich hatte die, wo ich Zivildienst gemacht habe, wir haben einen Behindertentransport gemacht, mhm, und hatten halt 207er Benze, also die Sprintervorläufer, mhm, mit Hebebühne, ja, also Rollstuhlhebebühne. Die waren grün. Ja, das waren Fahrzeuge, die waren eben nur zum Behindertentransport geeignet und auch zugelassen. Also du konntest damit nichts anderes machen. Doch, offiziell. Wir sind damit zu McDonald's gefahren. Naja, gut, also das war dann in einer Pause. Ja, ja. Und die sind steuerfrei. Grüne, okay, Kennzeichen. Ja, immer steuerfrei. Das sind selbstfahrende Arbeitsmaschinen, also zum Beispiel, wenn du jetzt ein... Aber entschuldige, ja, okay, die sind steuerfrei, mhm, aber warum muss ich die Steuerfreiheit, also wem muss ich die Steuerfreiheit über das Kennzeichen mitteilen? Also, tja, gute Frage. Das ist doch völlig sinnlos. Also, schau nur, ein Fahrzeug, das steuerfrei unterwegs ist. Wen könnte das interessieren im Straßenverkehr? Es gibt immer interessierte Kreise. Ja, mich interessiert sowas ja auch, aber. Ja. Du, das ist jetzt, das ist wahrscheinlich Verwaltungsphilosophie. Okay. Da bin ich weit, weit weg von. Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Es existiert eben, dieses Kennzeichen, und wird ausgegeben, wenn jemand sagt, ich möchte gerne mein Fahrzeug zum Zwecke der... Da steht sogar draußen dann drauf, ja, Kraftfahrt nach Kfz-Steuergesetz, so, ja, blablabla, steuerbefreit. Vielleicht bekloppt. Also es gilt aber eben nicht nur für öffentliche Aufgaben, sondern eben auch für Leute, die, weiß ich nicht, eine fahrbare Saftpresse bewegen und damit eben im ländlichen Bereich Bauernhöfe abfahren, die da ihre Streuobstwiesenergebnisse dann eben zu Apfelsaft pressen wollen gegen Geld, nicht? Er verdient damit Geld. Sowas gibt's auch. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Trecker, also die wirklich nur zu einem Zweck benutzt werden können, ne? Ja, das wäre ja mal, falls das jemand weiß, meldet euch mal bei uns, erklärt uns mal, warum man per Kennzeichen die Steuerbefreiung. Man könnte auch so eine Steuerbefreiung kriegen, genau, mit einem normalen Kennzeichen. Ja, eben. Das ist, ja, der zahlt halt keine Steuern, weil das ist ja ein Verwaltungsakt, der unabhängig vom Kennzeichen passiert. Letztes Jahr. Naja, nicht so einfach. Das ist ja wieder, naja, warte mal, wie war das nochmal? Wie ist es denn jetzt? Die Kfz-Steuer war lange eine Landessteuer. Jetzt wird sie eingezogen vom Zoll in Frankfurt-Oder. Genau. Was mich jetzt ist es eine Bundessteuer und das wurde irgendwann mal getauscht gegen die Versicherungssteuer. Die Versicherungssteuer war mal eine Bundessteuer und ist jetzt eine Landessteuer. Okay. Aber hast du das auch? Also das ist halt, es gibt jetzt halt einmal, mehrmals im Jahr, weil ich mehrere Fahrzeuge habe, kriege ich Post vom Hauptzollamt oder irgendwie sowas, Frankfurt-Oder. Ja. Und ich kriege jedes Mal einen Schreck. Jedes Mal denke ich, ja, was denn jetzt? Ja, ja, genau. Genau. Ich habe doch überhaupt keine Drogen, Waffen, Menschen geschmuggelt. Warum, ja, ja, was will denn der Zoll von mir? Ich krieg auch manchmal vom Hauptzollamt Kiel. Ne? Also ich glaube, die machen es auch. Ja. Nee, ich kriege immer vom Frankfurt-Oder. Ja, auch. Aber und jedes Mal, ich kriege 3 Briefe von denen im Jahr. Ich habe 3 Kraftfahrzeuge zugelassen. Jedes Mal kriege ich einen Schreck. Du bist ich eben. Ich bin vielleicht bescheuert. Oder ich hab Dreck am Stecken und. Alles nicht. Holger, du bist einfach ein ängstlicher Typ. Genau. Ja, das genau. Ist, ja. Genau. Okay, also auch kein grünes, weil Steuern zahle ich ja. Dann nehme ich ein schwarzes. Also das ganz normale. Das Nummernschild, von, genau, dem immer die Rede. Nummernschild, genau. Genau, da gibt es auch mehrere Varianten. Mit einem E hinten dran für die Plug-in-Hybriden, die das Kabel zu Hause vergessen haben. Genau, ja, oder die Plastiktüte nicht aufreißen wollen. Genau. Also, das ist ja auch so eine Legende. Aber die stimmt, ja? Echt? Also habe ich schon. Ich habe das neulich in irgendeinem anderen Podcast welche behauptet. Das, Götz fragt, welche Legende? Ja, Götz ist ausgebildeter Journalist, muss man dazu sagen. Das heißt, der merkt, wenn wir über Dinge reden, die wir vielleicht nochmal erklären sollen. Genau, und jetzt erklären wir es ihm und dann kommt er mit seinem Plug-in-Hybride. Auto mit Verbrennungsmotor und Batterieantrieb. Den man aber an einer Steckdose aufladen kann. Wenn man so ein Fahrzeug hat, kriegt man ein Kennzeichen, ein schwarzes Kennzeichen mit einem kleinen E, wenn man das haben will. Das hat Vorteile. Man kann damit in Umweltzonen fahren, man kann damit auf diesen Ladesäulenparkplätzen stehen, ohne dass man abgeschleppt wird. Und man zahlt keine Steuern. Mhm. Gut, die zahlst du aber auch nicht, wenn du das Kennzeichen so nicht hast. Weil du kannst ja ein Elektrofahrzeug mit einem Standardkennzeichen fahren, dann zahlst du ja auch keine Steuern. Also das E. Das kann man noch, weil es eine ganze Weile lang dieses E noch nicht gab. Also das sind ältere Elektrofahrzeuge, aber wenn man heute so ein Elektrofahrzeug neu zulässt, kannst du es nicht mit einem Standardkennzeichen. Achso, du kriegst immer ein E. Weil die Zulassungsstellen machen natürlich dann, okay, wenn die Schlüsselnummer entsprechend ist, kommt automatisch das E mit rein. Okay, ne? Verstehe. Und jetzt sind Plug-in-Hybriden sind ja eigentlich Öko-Beschiss. Weil das sind halt Autos mit Verbrennungsmotor, die sehr schwer sind, weil die auch noch diesen ganzen Batteriegelöte drin haben. Das heißt, du hast da im Zweifelsfall einen sehr großen Verbrennungsmotor drin, der sehr viel Dreck hinten rausspuckt, der aber vom Staat behandelt wird, als wäre es ein sauberes Elektroauto, aus dem nur Blümchen rauskommen und genau, wo die Bienchen drumherum fliegen und sowas. Und es gibt halt sehr viele, also es gibt die Legende, das meinte ich damit, es gibt die Legende von geleasten Plug-in-Hybriden, die nach der Leasingzeit, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren zurückgehen zum Händler und wo das Ladekabel immer noch in der Originalverpackung ist, weil die Leute zwar immer schön auf den Parkplätzen gestanden haben, aber die Karre immer nur im Verbrennerbetrieb gelassen haben. Ich hatte das in einem anderen Podcast auch mal erzählt, diese Geschichte, und da schrieb einer in meine Kommentarspalte, die ich da habe. Also ich arbeite im Autohaus. Ich habe das noch nie gesehen. Na gut, es hängt davon ab, was er für eine Klientel hat. Stimmt auch. Ja, ich kenne es eben, ich war mal auf so einem Kongress für Flottenmanager und da erzählte eine Frau, die für Merck in Darmstadt, glaube ich, da die Flotte managt, die haben, weiß nicht, mehrere tausend Dienstwagen. Mhm. Und damals versuchte die Firmenleitung eben ein bisschen grüner zu werden und sagte, sehen Sie doch mal zu, ob wir unsere Dienstwagenberechtigten nicht dazu kriegen, dass sie auch mit Elektroautos fahren oder wenigstens mit Hybridfahrzeugen. Da wurde also geguckt, wer eignet sich dafür? Ja, also wer hat jetzt nicht so eine große Pendelstrecke zum Beispiel? Wer könnte also idealerweise zwischen seinem Wohnort und der Firma elektrisch fahren mit den 30, 40 Kilometern, die eben da möglich sind? Kriegte also ein Angebot, irgendein Mercedes-Fahrzeug, was Plug-in-Hybrid-fähig war, kriegte eine Wallbox bei sich zu Hause, ja, auf Firmenkosten. Dann kriegte der einen Parkplatz auf dem Firmengelände, wo eben auch eine Lademöglichkeit war, damit er also möglichst oft laden kann und die Strecke eben elektrisch fahren kann, was ja Das ist sehr sinnvoll. Ja. Sehr Vor allen Dingen willst du das ja haben, dass du ein Auto hast, dass du kostenlos bei deinem Arbeitsplatz vollladen kannst. Ja. Das ist ja, ne? Genau. Ein Freund von mir hat also das ja. Der Mitarbeiter, der so ein Auto hat, der müsste eigentlich, sollte man meinen, sagen, oh toll, und ja. Ich muss nicht vom Firmenparkplatz zu meinem Büro laufen, sondern ich kann direkt vor der Tür parken. Genau. Ja, also, mit dem überdachten. Ja, also Win-Win-Win-Win-Situation. Ja. Ja. So, und dann stellte die Frau, nachdem sie das erzählt hatte, die Frage, was meinen Sie denn? Also wir haben 1500 Firmenfahrzeuge. Was meinen Sie denn, wie viele insgesamt da gefunden wurden, die bereit waren, so ein Auto zu fahren? Naja, also alle möglichen Schätzungen. Am Ende sagte sie 10. Krass. Ja, ist jetzt schon eine Weile her. Also ja, das war damals noch neu. Und was ja, dann haben auch noch nicht alle so. Also das, ich glaube ja, eins, wir haben ja immer Berührungsängste. Ne? Also der Mensch fürchtet das ja, Ungewohnte. Der Deutsche sowieso, die gewisse Technikfeindlichkeit. Aber ich finde ja immer, wenn man einmal einen Elektroantrieb gefahren hat, will man eigentlich nichts anderes mehr haben. Holger, aber man muss es mal gemacht haben. Ich sage ja, es war ja eine Weile her. Und dann kam eben die Geschichte. Wie sah es denn dann aus mit dem Stromverbrauch und so? Ich dachte, die Dinger wurden dann vollgeladen ausgeliefert. Ja, und die sind genau dieses einmal leer gefahren. Ja, und den Rest sind sie dann doch mit Benzin gefahren, weil zahlt ja auch die Firma. Ja, okay. Ja, also es ist keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt, aber jedenfalls wurden die Autos dann zurückgegeben, ja, noch mit der Plastiktüte und dem Kabel hinten drin. Interessant fände ich ja mal, wie dieses Zahlenverhältnis heute ist, da wollte ich eben hin. Mittlerweile sind sehr, sehr viele Menschen schon mal auf irgendeine Art und Weise mit einem Elektrofahrzeug in Berührung gekommen, ja, und können das kennengelernt haben und diese Berührungsangst abgebaut haben. Die müsste haben. Weg sein. Könnte mir vorstellen, also die Zahl würde ich jetzt gerne nochmal sehen, ob es immer noch 10 sind oder ob es vielleicht. Es gibt andere Gründe. Es gibt andere Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel der, dass der Dienstwagenfahrer mit seinem Elektro- oder mit seinem Plug-in-Hybrid zwar theoretisch zu Hause laden könnte, hat da vielleicht einen Stellplatz in der Nähe des Hauses und kann da auch mit wenigstens mit einer Verlängerungsschnur eben ganz normal mit Schuko 230 Volt laden, er kriegt sich abgerechnet. Er müsste ja dann quasi einen Stromanschluss seines Arbeitgebers nutzen. Er muss seinen eigenen Strom benutzen. Ah, ja, okay. Ja, ah, den verstehe. Ja, okay. Abgerechnet, weil, ja, der, so. Weil die Flottenabteilung, die will dann eben eine Auflistung haben und die Mehrwertsteuer rausgerechnet und diesen ganzen Kram. Und es funktioniert nicht oder nur schlecht. Oder mit, ja, es ist halt unkomfortabler, als mal eben an eine Tanke zu fahren und voll zu kippen. Genau, da kriegst du einen Bon und den oder ja, hast eine Tankkarte. Ja. Nicht? Also, ja, genau. Sicher gibt es dafür auch Lösungen, aber da legen sich gerade alle die Karten, das weil das Finanzamt so, ja, davon auch noch nie was gehört, ja, hat von diesem Problem. Also alles ganz, ganz schwierig. Und deswegen sind inzwischen die Plug-in-Hybride so ein bisschen in Verruf geraten. Das liegt aber nicht unbedingt an dem Auto, an der Autoform als solcher, sondern eher an den Rahmenbedingungen, die eben, naja, wie immer ein bisschen überkomplex sind. Gut, aber die dürfen. Wir waren ja beim Kennzeichen, die dürfen eben. Mit E. Genau, war also ganz normales Kennzeichen mit E, gleich wie eben die nur Elektromobile, die muss man aber laden. Also ja, die können ja nicht anders. Aber dafür fahren sie auch weiter, dann nimmt man das. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn ich einen Plug-in-Hybriden habe, der 50 Kilometer elektrisch macht, dass ich mir dann auch oft sage, boah, nee, komm, für die paar Kilometer jetzt noch im Regen das Kabel ziehen, scheiß der Hund drauf. Kann ich mir vorstellen. Habe ich ein Ding, das nur elektrisch fährt, aber dann auch 300 Kilometer weit kommt, dann sage ich, ja komm, mach schnell das Kabel dran, dann hast du wieder 300 Kilometer auf der Uhr. Na gut, aber das alles so all das Kleinkram, hat natürlich, ne, mit dem Kennzeichen, ja, nichts zu tun. Stimmt. Alles, was eine Elektromaschine, die zum Fahren geeignet ist, an Bord hat, kriegt auch ein Elektrokennzeichen. Ja. Also ein E hinten dran. Das andere, der Appendix, den es beim schwarzen Kennzeichen gibt, ist ja das H. Stimmt, H-Kennzeichen hatte ich ja auch an meinem 124er. Genau, das ist dann eben H für historisch. 30 Jahre. 30 Jahre. Ähnlich wie auch beim vorhin erwähnten 07er-Kennzeichen muss man, wenn man so ein Auto so zulassen will, eben auch ein Gutachten beibringen. Und die gucken sich mitunter das eingebaute Autoradio an. Ja, das wird immer wieder erzählt. Ja, also wenn ist man dir jetzt, noch nicht passiert? Wenn man jetzt ein etwas moderneres Autoradio haben will, mit dem man auch mal einen Podcast hören kann oder eine Bluetooth-Connection, ja, mit seinem Smartphone haben will, dann baut man das Ding eben aus. Ja, nee, das, ja, ich glaube, das hatten wir dann, also mein Schrauber hatte das, glaube ich, der hat dann auch so ein Bäcker Mexiko da reingeschmissen. Genau. Und hinterher dann wieder das Modernere. Genau. Mit dem also sollte der Gutachter einer von der Sorte sein, der sagt, ja, also da muss natürlich selbstverständlich, das Radio muss auch zeitgenössisch sein. Es gibt wobei eigentlich will man ja ein Bäcker Mexiko, das Bluetooth-fähig ist. Ja. Alleine wegen der geilen Optik. Ja, von genau. Und da gibt es ja so einen Nachbau. Nee. Doch, den gab es eine ganze Weile. Und es gibt jetzt sogar eins, wie hieß dieses Porsche Blaupunkt-Radio? Blaupunkt Mannheim oder? Nee, Massachusetts? Nee. Also, ja, aber ja. Ja, also dieses klassische, was im Elbe immer eingebaut war, da gibt es jetzt auch einen Nachbau, der sieht wirklich genauso aus. Da kann man keine Kassette mehr reinschieben. Ach, mit der Chromblende, das meinst du? Nee, nicht mit der Chromblende. Das war schon ein moderneres mit LED-Anzeige. Okay. Okay. Also für die etwas moderneren Autos. Gut, wir schweifen ab. Es geht egal, Bonusfolge, ja, da darf man das. Da darf man das. Okay, also Autoradios sind, glaube ich, beim H-Kennzeichen jetzt nicht der Knacker. Da geht es dann um andere Sachen. Da geht es um eben den Erhalt mobilitätstechnischen Kulturgutes. Und so ein Auto muss da eben also nicht nur die normalen Regularien der Hauptuntersuchung erfüllen, sondern muss auch in einem Erhaltungszustand sein, dass man sagt, ja, das ist ja nicht in irgendeine alte Schrottkarre, sondern also der Lack sollte schon noch vorhanden sein und auch einigermaßen repräsentabel. Er muss jetzt nicht super hochglänzend sein, aber so, dass man sagt, also Beulen und Durchrostung und so, also optische Beeinträchtigung also sollte. Es sollte nicht 30 Jahre alt aussehen. Ja, na doch, es kann, da gibt es auch wieder so, gibt es ja zwei Lager, die einen sagen, so wie authentisch und die, genau, und die einen sagen, ja, Patina, das ist ein Auto, das ist unrestauriert, das ist ganz genau so, wie es damals ausgeliefert wurde, aber eben 30 Jahre oder meinetwegen auch 40 Jahre lang benutzt. Da gibt es natürlich bestimmte Abnutzungen, die entstehen, die können, sollten auch repariert worden sein. Mhm. Es muss nicht unbedingt restauriert sein. Ja, ja, aber da gibt es eben wirklich Unterschiede. Und es gibt aber Gott sei Dank auch Gutachter, die einen sehen so und die anderen sehen so. Mhm. Also es kann ohne weiteres möglich sein, dass ein Auto, was nicht dem Auslieferungszustand entspricht, auch ein H-Kennzeichen trägt. Es ist jetzt auch wieder, warum steht das H auf dem Kennzeichen? Gut, Umweltzone, ne? Ich kann ja, nicht, in diesem Fall ist es so, dass stimmt, da ist der H-Kennzeichen dürfen Umweltzonen eben auch befahren, wenn sie nicht die entsprechende Abgasnorm haben. Das ist dann tatsächlich sinnvoll, der Polizei mitzuteilen, der darf hier fahren. Genau, ja, und stimmt. Gut, und da gibt es aber eben, da gibt es ja diesen Klassiker, da gibt es, in Berlin gibt es einen Professor, der fährt einen Opel Olympia Caravan von 1954, der nie gewaschen wurde, ja, auf dem Moos wächst. Und der also total zerdonnert ist, der hat kein H-Kennzeichen. Der würde kein H-Kennzeichen kriegen, weil der optische Zustand es nicht rechtfertigt. Okay. Aber das Auto ist, der Typ ist Fahrwerksprofessor an der FHTW, also der weiß, wovon er spricht. Ja. Und der hat den Wagen eben seit Studienzeiten und hat den technisch im besseren Zustand als ein neuer Golf. Wahrscheinlich, ja. Also ist das der hier um die Ecke steht? Genau. Hier im Kreuzberg? Der steht bei unserem Produzenten immer um die Ecke. Ja. So, und der hatte, weil er eben kein H-Kennzeichen hat, Probleme mit der Umweltzone, als es neu war und da eben immer noch drauf geguckt wurde. Und der hat gesagt, Moment mal, ich habe die Umweltzone ja nicht befahren. Der Wagen steht ja bei mir nur vor der Tür. Ach, der benutzt den nicht? Doch, der fährt damit manchmal, aber dann trailert er den da raus. Ach. Ja, also der ist auch natürlich so in gewisser Hinsicht so ein bisschen konfrontativ eingestellt und sagt, die Regeln sind so, wie sie sind. Und ich bin nicht nur willens, sondern auch in der Lage, dieses Auto ohne Motorkraft da rauszubewegen. Und der kann hier stehen. Ja, darf ist das der, den Götz uns jetzt hier gerade... der ist sogar bei uns auf dem Instagram-Feed, ist der zu sehen. Omnibus FM bei Instagram, da kann man den sehen. Meine genau, Güte, da kann man den sehen. Nicht? Und der ist, also da gab es mal so eine Geschichte... Da ist offenbar auch ein Kontrolleur, also Ordnungsamt oder Polizei vorbeigefahren und hat festgestellt, Kraft ihrer Wassersuppe, das ist ein mangelhaftes Fahrzeug. Ja. Der kann so nicht am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, den legen wir gleich mal still. Ja, einfach so, ich meine, gibt ja weil sieht alt aus. Es gibt ja Spezialisten, die können durch einfaches Raufgucken erkennen, dass so ein Fahrzeug gefährlich ist. Ja. Und dann haben die Märkchen abgekratzt oder genau, was? Genau, so und nun hat der gesagt, aha. So, und dann gab es natürlich gleich ein Ticket, nicht? Und hier abgemeldetes Fahrzeug, entfernen Sie es mal vom öffentlichen Straßenladen. Ja. Das hat er nicht gemacht und dann hat die Behörde für ihn entfernt und der hat gesagt, so und jetzt gehen wir mal vor Gericht und hat auf Einsetzung des vorherigen Zustandes geklagt, denn das Fahrzeug ist versichert, es ist versteuert, es ist normal zugelassen, es hat eine gültige Hauptuntersuchung. Ja. Wo liegt das Problem? Ja, und die Behörde, die da tätig geworden ist, die konnte das nicht so richtig erklären, wo das Problem lag. Und ich glaube, nach zwei Instanzen wurde dann das Land Berlin verdonnert, den vorherigen Zustand wiederherzustellen und die Kosten des Verfahrens zu tragen. Zu den Kosten gehörte während des Verfahrens natürlich ein Mietwagen. Der Wagen musste dann wieder zugelassen vor die Tür gesetzt werden. teurer Spaß. Super. Wurde dann in den Oldtimer-Medien auch genüsslich ausgeschlachtet. Den fasst nie wieder jemand an, so viel steht fest. Statt zu dem einfachen Haarkennzeichen naja, spendieren. Der kriegt kein Haarkennzeichen. Also der Wagen sieht nicht so aus, wie die Behörde sich das vorstellt, die Zulassungsbehörde. Ist ja auch okay. Und der Eigentümer sagt ja auch, er bezahlt es ja auch alles. Er zahlt eben die hohe Steuer, die für so ein altes Auto fällig ist. Aber der ist zugelassen, versichert und die Hauptuntersuchung ist erfolgreich absolviert. Was will man noch? Ja? Zu Recht. Ja, was will man noch? Aber es gibt eben Gegenden in Deutschland, da wird offenbar mit verschiedenen Maßstäben an sowas herangegangen. Noch ein Kennzeichen. Schwarz-Gelb. Schwarz-Gelb? Überführungskennzeichen. Überführungskennzeichen. Ich glaube, sowas hatte ich sogar mal. Genau, das sind die sogenannten Kurzzeitkennzeichen. Kurzzeitkennzeichen, so hieß das. So heißen die, nicht? Und die sind, also wurden früher auch als Überführungskennzeichen gemacht. Früher gab es eine rote Nummer. Also wenn man sowas brauchte, gab es auch eine rote Nummer, die aber nur die hatte man nur kurz und musste sie danach zurückgeben. Stimmt, wenn es Überführungskennzeichen kann man einfach schreddern gehen. Die fing dann mit 04 an. Ja. Ja, das war also eine rote Nummer, die mit 04 anfing. Das wurde nach einiger Zeit, also schon eine Weile her, wurde dieses Verfahren, weil das ein bisschen zu aufwendig war, immer mit den zurückgegebenen Kennzeichen und dann wurden die nicht zurückgegeben, dann hingen die ewig an den Autos ran. Dann hat sie Bohrlöcher da drin. Ja, also das verstehe ich auch und die wurden dann eben durch diese Kurzzeitkennzeichen ersetzt, die immer nur 5 Tage gelten, auch 5-Tages-Kennzeichen genannt. Und das war früher, war das so, auch wieder in Abhängigkeit von den Zulassungsstellen. Man konnte da hingehen, so ein Ding beantragen, dann musste man sagen, was will man damit? Da hat man gesagt, ja, man möchte gerne ein Auto, was nicht zugelassen ist, von A nach B überführen oder zur Hauptuntersuchung oder in die Werkstatt. Ich habe mir das Auto in Köln gekauft und will das jetzt nach Berlin holen. Genau, nicht? Und da genau da lag das Problem. Das wurde dann später, also jetzt vor einiger Zeit, vor 3 Jahren oder so, wurde gesagt, das ist ja ein Sicherheitsrisiko, denn wenn man jetzt so ein Auto kauft, so einen Gebrauchtwagen, der vielleicht gar keine gültige Hauptuntersuchung hat, wer weiß, was das für eine rollende Bombe ist und damit im öffentlichen Verkehr, das ist ja viel zu gefährlich, das ist ja dem Rest der Menschheit gar nicht zuzumuten, also das können wir so leider nicht mehr machen. Wir müssen die Regularien jetzt ändern und in Zukunft ist es so, man darf also nur noch da so ein Kurzzeitkennzeichen beantragen, wo man wohnt, also bei der Heimatzulassungsstelle, nicht mehr in Köln, von hier aus gesehen, von Berlin aus. Und das Fahrzeug muss eine gültige Hauptuntersuchung haben. Okay. Und es muss der Behörde auch mitgeteilt werden, um welches Fahrzeug es sich konkret handelt. Man muss also die Papiere haben. Ja. So, und das ist natürlich, wenn du jetzt sagst, ich will mir einen Gebrauchtwagen kaufen, suche mir einen. Ich will auf den großen Gebrauchtwagenmarkt nach Ports. Oder überhaupt, du sitzt in Berlin und sagst so, ich möchte mir einen, weiß ich nicht, Porsche 911 kaufen, da gibt's jetzt ein großes Angebot, leider nicht hier, wo man eben zu Fuß hingehen kann oder mit der BVG, sondern ich muss nach zum Bodensee fahren oder nach Frankfurt am Main oder nach Köln, so. Und früher war es so, man hat gesagt, okay, ich fahre nächsten Mittwoch los und gucke mir 3 Autos an, nehme mir schon mal so ein Überführungskennzeichen mit und wenn ich dann das Richtige gefunden habe, mache ich es ran und fahre die Kiste wieder nach Berlin. Das ging dann irgendwann nicht mehr, weil eben A, nicht klar war, um welches Fahrzeug es sich konkret handelt und zwar zum Zeitpunkt der Beantragung des Kennzeichens. Da muss aber echt viel Schindluder getrieben worden wurde sein. Wurde ja auch. Da gab es nämlich wirklich eine Zulassungsstelle, ich glaube, die in Heidelberg, die hat die Dinger zu Tausenden verkauft, blanko. Und Leute, die im Ausland saßen, in Serbien oder in Bosnien, haben die Dinger dann verkauft und dann wurden also mit deutschen Kennzeichen im Ausland Autos hin und her bewegt. Ja. Was eigentlich okay ist, weil man ja auch mit einem deutschen Überführungskennzeichen ins Ausland fahren aber wenn es im Ausland ausgegeben wird, also wenn eine Stelle, die gar keine deutsche Behörde ist, aber so tut und dann im Ausland hoheitliche Aufgaben, dann sagt sowohl die Zulassungsstelle im Ausland, was ist denn hier los? Wieso fahren die hier alle mit deutschen Kennzeichen rum? Und zum anderen sagt natürlich dann auch die deutsche Zulassungsbehörde, wir können gar nicht mehr kontrollieren. Ja, das funktioniert halt auch im Ausland sehr gut, weil das ist natürlich auf den flüchtigen Blick eines Polizisten. Das ist ein ausländisches Fahrzeug, das wird schon seine Richtigkeit haben. Naja, gut, also es. Also ich erinnere da immer an einen Schulfreund von mir, der hat auch geschraubt und der hatte immer alte, eigentlich nicht mehr verkehrssichere oder TÜV-fähige Fahrzeuge vor seiner Haustür auf der Straße stehen. Und der hat halt ein holländisches Kennzeichen gehabt und hat das da einfach dran geklatscht. Und es ist nie was passiert, weil die 3 Dorfpolizisten, die da unterwegs waren, gedacht haben, ach, das ist der Holländer. So, und dann war die Sache gegessen. Naja, gut, ich meine, es wird ja heute auch immer noch oft gemacht. Also es gibt zum Beispiel in Berlin stehen ganz viele Autos mit englischem Kennzeichen rum. jetzt nicht mehr so viele, das waren die polnischen Gastarbeiter in England, die dann eben sich da irgendeine billige Karre gekauft haben und sind dann eben wieder nach Berlin zu, oder nach Polen zurückgefahren. Manche Autos sind eben verendet zwischendurch. Mhm. Sah man immer, denkt, steht hier schon ewig. Hier stand vor unserer Tür stand auch mal eine Weile eins, völlig zugewachsen schon. Ja, keine Behörde ist da rangegangen, weil sie gesagt haben, wie sollen wir denn rauskriegen, wer der Halter ist. Genau. Bis wir da in England den zuständigen Mann gefunden haben, ist das Ding sowieso weg. Ja? Also schwieriger Fall. Deswegen hat man eben bestimmte Kennzeichenarten einfach so unattraktiv gestaltet, dass es dann nicht mehr ging. Und mit den Überführungskennzeichen, also diesen gelben Kurzzeitkennzeichen, das war dann, also da gab es dann doch Widerstand bei denen, die sie brauchten. Und die haben gesagt, also so kann man da jetzt nicht mehr mit umgehen. Kann man das Kennzeichen auch gleich ganz abschaffen. Ja, eben. Ja, das funktioniert einfach nicht mehr. Und dann wurde es ein bisschen wieder aufgeweicht. Jetzt kann man immerhin wieder, auch wenn man nicht an seiner Wohnortzulassungsstelle ist, so ein Ding beantragen. Es muss aber nach wie vor das Kennzeichen, das Fahrzeug eindeutig definiert sein. Und es muss eine gültige Hauptuntersuchung vorliegen. Das ist scheiß. Also ich kann es verstehen, aber es ist scheiß. Weil es ist tatsächlich, der, ne, in Porz, also in Köln-Porz, also da gibt es ein Autokino und da auf dem Parkplatz, ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist, wahrscheinlich nicht, da war immer einmal im Monat oder so, war der Gebrauchtwagenmarkt. Tausende Autos. Ja, wirklich. Ja. So, das Paradies. So, genau. Ja. Für sowas ist das natürlich ideal. Du hast so ein Ding in der Tasche, ich kaufe mir garantiert ein Auto, ich weiß nur noch nicht welches. Genau, genau. Und dieses kleine Abenteuer, so was ja wirklich ein Abenteuer ist. Ja, du fährst super. Irgendwo weit weg von dir zu Hause, suchst dir ein tolles Auto aus und sagst, so. Und genau, so. Da mache ich jetzt ran. Das kaufe ich jetzt. Zwei Popnieten dran und auf die Straße. Genau. Das ist so super. Auf die Straße und dann mal gucken, ob die Karre bis zu Hause durchhält. Genau. Ja, dieses Abenteuer möchte der Gesetzgeber eben nicht schaffen. Schade. Noch ein Kennzeichen, das ich mir aufgeschrieben habe. Oval. Es gab mal ovale Kennzeichen. Das ist aber historisch. Das sind die sogenannten, die hießen damals Zollkennzeichen, waren Exportkennzeichen. Also wenn du, wenn du gesagt hast, ich kaufe mir jetzt hier ein Auto und möchte das gerne nach... Die S-Klasse nach Saudi-Arabien exportieren. Ja, oder eben auf eigene Achse nach Madrid fahren damit. Ne? Also ich ziehe nach Spanien um und, will mir mein Auto mitnehmen. Dann wurde das Auto hier abgemeldet, also endgültig aus dem deutschen Verkehrsraum abgemeldet. Und um es weiterfahren zu können, gab es eben diese Zollnummer, die 4 Wochen galt. Mhm. Und dann konnte man damit eben durch alle möglichen anderen Länder fahren, hatte wieder noch ein Kennzeichen mit einem Bundesadler drauf und war eben eindeutig als Exportkennzeichen definiert. Gibt's heute auch, das sind die roten. Wie? Ja, also da, die sehen so aus wie die Kurzzeitkennzeichen, da steht auch irgendein Ablaufdatum drauf und die sind aber eben rot. Ah, okay. Ja. Da, also nicht die ja, die, so dieses kleine, das ist ein kleines rotes Feld. Ja, wie das gelbe Feld. Das sind eben, das sind heute die Exportkennzeichen. Okay. Da sind auch die Regularien sind auch die gleichen. Also man muss es abmelden, der Brief wird entwertet. Hm. Man behält ihn zwar, aber er ist dann eben nicht mehr für eine Wiederzulassung in Deutschland geeignet, weil es ja exportiert werden soll. Und was ich ja auch immer noch so lustig fand, waren so diese ganzen Sonderfälle. Ich kann mich noch daran erinnern, als es dann auf einmal möglich war, ein kleines Kennzeichen an sein Motorrad zu machen. Du hattest ja dann immer, weißt du, du hast dann ein Motorrad gehabt und hast dann immer schon kleine Kennzeichen genommen, wo also nicht ein breites, wo alles nebeneinander geschrieben ist, sondern so und übereinander geschrieben ist und was weiß ich, Berlin KR 7745 und das war halt sehr, sehr groß und irgendwann haben sie eingeführt, also es waren halt große Kennzeichen, wie auf dem VW Käfer, altes Käferkennzeichen. Das war ein Riesenkampf. Und dann haben sie, irgendwann war das möglich, sich so ein ganz kleines Kennzeichen. Pass auf, das war ein Riesenkampf. Boah, war das toll. Die sogenannten Kleinkraftradkennzeichen. Ja, die an den 50ern und später an den 80ern dran waren. Ja, die waren ja, stimmt, die waren schon. Die waren kleiner. Ungefähr im Format so wie die amerikanischen Kennzeichen. Ja. Ja, also hatten auch eine kleinere Schrift. Ja, genau. Ja, und natürlich wollten die Motorradfahrer wollten alle so ein kleines Kennzeichen. Das sah ja total scheiße aus, so ein Käferkennzeichen. Naja, Enduro zu haben. Das sogenannte Kuchenblech. Ja, so hieß es ja. Ja, also da befürchtete man ja, dass der Luftwiderstand die Kiste total abbremst. Und was hinzukam, weil du sagst, Enduro hinten bei der XT 500, Poltermann, die rissen ein. Ja, durch Das hatte ich. Ich habe mal mit meiner was hatte ich? Die 350er DR? DR 350. Mhm. Da bin ich von, was war das denn? Irgendwo hier im Norden Brandenburgs. jetzt komme ich nicht drauf, wie heißt denn hier? Corin. Mhm. Von Corin aus über die Autobahn, Vollgas nach Berlin nach Hause. Mhm. Und danach hatte ich kein Nummernschild mehr. Ja. Das hatte sich abvibriert. Genau, und da habe ich was gelernt. Mir ist am Auto mal das Kennzeichen geklaut worden. Da kam ich irgendwie runter, nagelneues Auto. Der war neu quasi. 2005 gekauft, das war irgendwie 2007 oder 2008 oder war so. War das der Fiesta? Das war der Fiesta. Mhm. Ich komme runter an mein Auto und habe diesen gelben Aufkleber auf der Windschutzscheibe. Bitte entfernen Sie Ihr Auto. Bitte entfernen Sie mal den Schrott hier, das ist Abfall, das darf hier nicht stehen. Ich denke so, was soll das? Vor allen Dingen, warum klebt der das genau dahin, wo ich sitze? Ja? So, also, was soll der Scheiß? Und dann gucke ich so und denke, Scheiße, ich habe keine Nummernschilder mehr. Dann haben sie mir die Nummernschilder geklaut. Bin zu hier Arndtstraße hier zur Polizei. Mhm. Hab gesagt, ich habe Nummernschilder geklaut. Mache ich ihn da, ja, kommen Sie rein. Bin dann in die Wache, war dann so ein Polizeibeamter in Zivil, wahrscheinlich Kriminalpolizei oder sowas dann. Also Polizeibeamter in Zivil, ein Jüngerer. Meinst du, Nummernschilder geklaut hier? So, sagt er, ah ja, alles klar, nimmt das so auf. Und ich sag so, warum klaut denn jemand Nummernschilder? Sagt er, naja, das wird meistens für so Benzindiebstähle und sowas benutzt. Und ich so, ach so, so harmlos nur. Sagt er, nein, nein, in Ihrem Fall natürlich nicht. In Ihrem Fall sind die Nummernschilder werden verwendet, um einen terroristischen Anschlag vorzubereiten. Ja. Ja, super. Meint er, hier haben Sie hier Bescheinigung, tralala. Sie müssen dann hier zum KZ, zum Straßenverkehrsamt, neue Nummernschilder beantragen. Mit dem Zettel hier, Sie können mit dem Auto fahren, Sie sind versichert, ist zugelassen, machen sich nur darauf gefasst, dass die Kollegen Sie öfter mal rausziehen, dann zeigen Sie den Schein hier. Was auch funktioniert hat, war völlig unproblematisch, dann bin ich halt zum Straßenverkehrsamt. Bist du ohne Nummernschilder gefahren? Ich bin ohne gefahren, aber auch nicht viel, also minimal. Bin zum Straßenverkehrsamt und dann, du musst den Wagen komplett neu zulassen. Ja. Du kriegst nicht deine alten Nummernschilder, sondern du lässt ihn komplett neu zulassen. Die alten Nummernschilder sind ja in der Fahndung. Stimmt. Ja, und der Akt ist ja heutzutage. Es geht noch weiter. Warte. Du musst ihn halt komplett neu zulassen und das kostet dann halt eine neue Zulassung. Ja. So. Wenn du dein Kennzeichen verlierst, was mir mit dem Motorrad passiert ist, dann musst du das neu zulassen. Aber du musst zu der einen Abteilung musst eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass dieses Kennzeichen verloren gegangen ist. Mhm. Das kostete damals irgendwie 80 Euro extra. Mhm. Und dann kommt da oben drauf nochmal der Preis für die Zulassung. Naja, Zulassungsrecht in der Realität. Genau. Das ist eine ganz heikle Geschichte. Ja. Ist ja föderal. Ne? Ja. Aber ja, Kuchenbech, du wolltest erzählen, wie wir Kuchenbech, das Kuchenbech losgeworden sind. Und zwar ein ewiger Kampf. Also da gibt es einmal die eine Kampfgruppe, die sagt, ich will an mein Ami-Auto gerne so ein kleines Kennzeichen haben, weil mehr passt da gar nicht hin. Ja. Da ist eben für ein Chevy. Die Aussparung ist ja. Genau, und das muss ja auch beleuchtet werden. Ja. Und da ist eine Kennzeichenbeleuchtung dran. Und wenn ich da jetzt so ein Kuchenblech anbaue, dann ragt es da rüber und dann müsste ich da irgendwie Löcher in die Karosserie bohren, um eine andere Kennzeichenbeleuchtung da anzubauen. Bei einem historischen Fahrzeug geht es gar nicht, weil du veränderst ja den originalen Zustand. Mhm. Also es ist ein ewiges Problem. Und auch hier, es ist ohne weiteres zulässig, so ein Kennzeichen zu vergeben. Das Kennzeichen existiert ja. Mhm. Ja, es ist definiert. Es gibt eine Norm dafür. Steht genau drin, wie groß es sein darf, wie viele Zahlen darauf können. Nur nicht jede Zulassungsstelle ist willens, es auch auszugeben. Ach. Ja, also du kannst ohne weiteres zur Zulassungsstelle gehen und sagen so und so. Und die sagen, ja, das ist aus Bauartgründen. Ich habe hier auch ein Gutachten von meinem TÜV oder von der DEKRA, dass da so ein Kennzeichen rauf muss. Ja, das ist uns egal, wir geben sowas nicht aus. Habe ich schon erlebt. Ja, und naja, irgendwie ein Freund von mir, ohne jetzt hier Namen nennen zu wollen, der hat gesagt, okay, der hat irgendwann aufgegeben, er sagt, dann geben Sie mir ein normales Kennzeichen. Und dann ist er mit dem normalen Kennzeichen zum Abstempeln gegangen und hat es dann mitgenommen. Und dann hatte er ein Kennzeichen. Und dann ist er nochmal zum Schildermacher gegangen, hat sich das gleiche Kennzeichen in klein machen lassen, hat umgeklebt, was natürlich überhaupt nicht. Das geht, die kriegt man so ab, dass man klebt. Mit Krieg 17 geht alles, nicht? So, und das ist jetzt aber schon seit 10 Jahren so und bei jeder Hauptuntersuchung kein Mensch hat irgendwas gesagt. Weil, natürlich nicht. Ja, also das ist Willkür. Ja. Sage ich einfach. Es ist einfach, da ist aber eben nichts zu machen, wenn die sich alleinig sind bei der Zulassungsstelle, dann bleibt es so. So, das ist aber nur so ein Nebenaspekt. Bei den zwei Rädern gab es dann tatsächlich irgendwann mal Konsens, okay, wir brauchen jetzt ein anderes Kennzeichen, ein kleineres Kennzeichen. Mhm. Und da wurde dann, was auch heute immer noch ausgegeben wird, ein Kennzeichen erfunden, was zwar den Schrifttyp und auch die Breite des Kleinkraftfahrtkennzeichens hat, aber nicht die Höhe. Es musste also höher werden, aus nicht nachvollziehbar. Stimmt, die sind etwas höher. Die sind etwas höher. Und das war nur ein Versehen. Da wurde eben ein Maß einfach nicht verändert im Verordnungstext. Und als es dann alles fertig war, fiel es erst auf. Ja, jetzt können wir es nicht mehr ändern. Ja. Jetzt, na gut. Und inzwischen haben alle gesagt, okay. Wegen solcher Sachen stürzen Sonden auf den Mars. Weil, ja. Ja, irgendwie, also inzwischen waren ja auch alle komplett entnervt und sagen, okay, jetzt nehmen wir dieses Kennzeichen in drei Teufelsnamen. Schluss jetzt, keine Diskussion mehr. Es ist auch ein Kompromiss. Also wenn alle zufrieden sind damit, bitteschön, passt, geht. Ja, aber Kennzeichen, eine andere Geschichte ist ja die Geschichte mit den Klebekennzeichen. Habe ich hier auch noch schön Aufkleber, finde ich ja total cool. Ne? Ja, so, oh. Und zwar gab es das ewig lange, immer dieses Beispiel E-Type, Jaguar E-Type. Ja, wo willst du da, kannst du da, nicht. Da ist nichts, der hat keine selbst Stoßstange. Selbst wenn du was dran machst, wie sieht ja, das denn aus? Dann würde es direkt vor dem Kühllufteinlass sein und die Kiste würde überhitzen. Wir merken wieder mal, du kommst von der Technik, ich von der Optik. Ja, ja außerdem, wie sieht es aus? Und vor allen Dingen, als ja damals in den frühen 60ern gab es die ersten E-Types, da hatten alle ein Klebekennzeichen. Ja. Ne? Gab auch noch ein paar andere Autos, die hatten auch ein Klebekennzeichen. Keiner hat sich daran gestoßen. Das war ein akzeptiertes und auch abgenommenes Kennzeichen in einer bestimmten Art und Weise, wurde eben aufgeklebt. Funktionierte jahrzehntelang gut. Irgendwann hat einer gesagt, nein, das können wir aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall mehr verantworten. Und da muss ein Metallschild angeschraubt werden. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt immer noch Stand der Dinge. Vielleicht fahren noch ein paar alte E-Types mit einem Bestandsschutz-Klebekennzeichen rum. Aber neue Klebekennzeichen, man kann die kaufen, aber die werden eben nicht gesiegelt. Ne? Scheiße. Naja, also das ist, wie gesagt, ist ein sensibles Thema, Zulassungsrecht, gerade was Kennzeichen betrifft. Einen habe ich noch. Es gibt noch ein paar. Ne? Es gibt noch ein paar. Mhm. Ich habe nur noch einen auf dem Zettel stehen. Das ist das Diplomatenkennzeichen. Das sind alle Kennzeichen, die mit einer Null anfangen. Ja. Diese Kennzeichen signalisieren dem normalen Verkehrsteilnehmer, dass man im Falle eines Unfalls den Fahrer dieses Fahrzeugs möglichst vor Ort so lange schütteln sollte, bis er in irgendeiner Weise den Schaden ad hoc beglichen hat. Genau, man muss ihn quasi am linken Bein nehmen und so lange schütteln, bis das Geld rausfällt. Genau, weil ansonsten kriegst du überhaupt gar nichts ersetzt, weil also ich bin ja in der Nähe von Bonn groß geworden. Diplomaten, ich schere sie jetzt alle über einen Kamm, was sicherlich ungerecht ist, aber Diplomaten benehmen sich im Straßenverkehr wie die Axt im Walde und scheißen sich nichts, weil sie ganz genau wissen, dass sie rechtlich nicht belangt werden können. Naja, aber haftungsrechtlich schon. Haftungsrechtlich schon? Genau, denn die Fahrzeuge müssen natürlich in Deutschland, wenn auch nicht zugelassen sein im Sinne des deutschen Zulassungsrechts, aber versichert sein müssen sie. Okay, ja, aber wenn er dich über den Haufen fährt. Ja, das ist ja bei jedem so, nicht? Wenn er dich über den Haufen fährt. Also wenn so ein Schaden auftritt, dann sollte man auf jeden Fall trotzdem die Polizei hinzuziehen. Ja. Einfach nur aus Zeugnisgründen. Und das wickelt, glaube ich, der Huckverband ab. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob der noch Huckverband heißt, also so war es früher jedenfalls. Aber ich würde dem Frieden trotzdem nicht trauen. Die wickeln das, was auch immer für eine Versicherung da drin ist, die treten erstmal ein und machen dann intern, wird dann irgendwie verrechnet. So ist es, also nach meiner Erfahrung jedenfalls. Okay. Also nicht so schlimm, wie ich annehme. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Und die Fahrzeuge sind ja auch eindeutig identifizierbar. Ja, also wenn es jetzt wirklich was Schlimmes ist, also irgendwie Leute zu Schaden kommen, dann wird natürlich die jeweilige diplomatische Vertretung dann auch kontaktiert. Und also die haben dann natürlich, weil sie ja diplomatische Immunität besitzen in der Regel. Kann sie nicht belangen, also sowas. Nee, aber haften müssen sie trotzdem. Schmerzensgeld und sowas auch. Unter Umständen auch. Okay. Ja, also das, weil der Betreiber ist ja nicht derjenige, der da drin sitzt, also der Halter, sondern das ist ja die diplomatische Vertretung und haftungsrechtlich sind die schon dran. Okay. Das auf jeden Fall. Und diese Null sagt eben hier immer Diplomat und dann kommt eine Zahl. 104 oder 96. Das ist immer Diplomat, Land und dann laufende Nummer. Nummer 1 ist der Botschafter persönlich und dann die Subalternen, die haben dann zweistellige Nummern. Das ist so ein bisschen wie ein Buchstabenkennzeichen, zwei Buchstabenkennzeichen. Und es ist witzigerweise ist es alphabetisch geordnet. Ja, also Länder, die mit A anfangen, die haben eine kleine Zahl. Okay. Und die Zypern 900. Ja, genau. Steht aber bei Wikipedia, kann man genau nachgucken, welches Land welche Nummer. Was gibt's denn noch für Kennzeichen? Was habe ich denn übersehen? Hofer-Schilder, klar. Ja, na gut, aber die sind ja eigentlich, das sind ja Versicherungskennzeichen, die also nicht dem Zulassungsrecht, doch, ist auch irgendwie schon, aber ist keine Zulassung. Mhm. Dann gibt's noch die Wechselkennzeichen. Wechselkennzeichen? Die gibt's auch schon seit einer Weile. Das sind, ist das, wovon ich immer so träume, so ein James-Bond-Ding, wo ich irgendwie auf Knopfdruck das Kennzeichen wechseln kann. Das, so eins würde ich auch gern haben. Ne? Ja. Ja, das wäre was. Aber da habe ich letztens, gab es so ein kleines Filmchen und da hatte einer, war natürlich ein polnisches, da hatte einer wirklich so mit so einem Zahnriemenantrieb, da lief dann so eine Folie durch. Ja, da konnte man also holländische, britische, deutsche, polnische Kennzeichen. Funktioniert auch super gut, aber es war ein Fahrzeug, was sichergestellt wurde von der deutschen Polizei. Da lag der Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs nahe. Ja, doch. Ja. Naja, nun mein Gott. Also. Okay, aber was ist ein Wechselkennzeichen? Ist es ein Kennzeichen für mehrere Fahrzeuge? Genau. Ja, sowas gibt es also in der Schweiz oder in Österreich gibt es sowas. Ja, okay. Ach so, ja, ein Freund von mir ist Belgier, der hat auch sein eigenes Kennzeichen und immer wenn er ein Auto hat, macht der das dann. Genau, drauf, ja. Also je nach Land, die Zulassungsrechtskriterien sind ja unterschiedlich. Es gibt ja Länder, da hat man einfach ein Kennzeichen. Mhm. Und immer wenn man ein neues Auto kauft, dann wird das Kennzeichen daran gemacht. Und da ist dann aber auch kein Siegel auf dem Kennzeichen, sondern die haben dann die Dinger vorne in der Scheibe. Die kaufen sich bei der Post dann eben ihre Steuervignette. Also genau. Auch ganz einfach eigentlich. War super. Also Erwin hatte damals, der hat ein belgisches Kennzeichen gehabt und die haben ihm versehentlich eine Zeichenfolge gegeben, die nur, was war denn das? Die nur irgendwas Staatliches kriegt diese Zeichenfolge. Mhm. So ein bisschen wie meine Handynummer, die könnte ich eigentlich auch nicht haben, weil ich nicht im Management einer bestimmten, egal. So, und der hat ein Jahrzehnt lang, ist der nicht abgeschleppt worden, der hat keine Tickets gekriegt, der hat, wenn Straßensperren waren, durchfahren können und der hat sich immer gedacht, was ist hier los? Und der wusste wirklich nicht, was los ist, bis sie dann irgendwann mal ein Polizist gesagt hat, oh, Moment mal, komm mal her hier. Wieso fährst du diesen zweisitzigen Sportwagen mit einem Kennzeichen, das eigentlich für, weiß ich nicht, was irgendwie ist. So, und darüber ist das aufgefallen. Dann haben sie ihm Neues gegeben. Ja. Total gemein. Schade, ja. Vorbei war es mit der schönen Zeit. aber es gibt tatsächlich, in Deutschland gibt es ein Wechselkennzeichen. Und die Idee war damals... Toll. Habe ich auch zuerst gedacht, haben alle gedacht, bis dann die Regularien vorkamen. Also die Idee war, die war auch sehr gut und die wurde auch heute noch verfangen, dass Leute, die Pendler sind zum Beispiel, jetzt nicht jeden Tag mit der großen Familienkutsche 40 Kilometer hin und 40 Kilometer wieder zurückfahren, sondern mit einem Kleinwagen oder mit einem Elektroauto. Die Idee war damals eben, die Elektromobilität zu beflügeln. Ja. Und da wurde dann so argumentiert, dass derjenige, der jetzt hier den Pampersbomber für die Familie mit dem man am Wochenende an die Ostsee oder zu Oma fährt, mit der ganzen Familie, mit großem Platz und Gepäck, dass der nur für diesen Zweck ja eigentlich da ist und im Übrigen auch in der Garage stehen kann. Und für die tägliche Pendelei oder mal zum Supermarkt reicht auch ein ganz kleines Auto, weil ja damit fährt ja immer nur einer. Und der macht dann eben sein Wechselkennzeichen an dieses Auto ran und bezahlt wird aber das Große. Ja. Ja, das wird zwar nie benutzt, aber das wird eben bezahlt und versichert und versteuert und das kleine Auto läuft dann da mit. So, eigentlich eine super Idee. Ja, genau, die Idee ist gut und das wurde so gemacht, da gab es dann also Kennzeichen B-AZ 12345 und 123 6, meinetwegen in diesem Beispiel. 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 6. Und 5 und 6 blieb jeweils an dem Auto, sodass man die unterscheiden konnte. Also auch, wenn du mal geblitzt wirst, mit welchem Auto du da fährst. Und der Rest des Kennzeichens, der war abnehmbar. Es blieb also immer nur die 5 und die 6 an dem Auto. Und das ist wieder so deutsch. Genau. Boah. Motherfucker. Darauf hat man sich geeinigt. Da stand dann auch ein W. Ja, da stand auch ein W, Holger, für Wechselkennzeichen. Pass auf. Und jetzt, das ist das Deutscheste, was ich dieses Jahr gehört habe. Pass auf, und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Natürlich die Frage der Versteuerung und der Versicherung. Ja, also... Der Normalmensch würde sagen, alles klar, das große Auto wird versteuert und versichert und das kleine Auto fährt so mit. Da war aber der deutsche Finanzminister nicht mit einverstanden, damals Hans Eichel. Der hat gesagt, nein, die müssen beide voll versteuert werden. Was bei einem Elektroauto ja egal ist. Kann man ja auch machen, man kann ja auch beide voll versteuern, das ist ja auch nicht das Problem. Du zahlst halt für jedes Auto, das du hast, Steuern, aber du hast ein schönes Kennzeichen und das heißt Holgi. Und das mache ich mir auf jedes Auto, mit dem ich rumfahre, naja, weil ich gut, mich freue, aber, dass ich... Naja, aber pass auf, jetzt geht's ja weiter. Dann sagte die Versicherungswirtschaft, ja, wir wollen noch beide Autos voll versichert haben. Also für beide Autos eine Versicherungsprämie. Ja, da hätte ich dann jetzt gesagt, nee, ich kann mit dem Kennzeichen nur ein Auto fahren. Genau. Das ist dann versichert. Genau, genau. Und ich kann mit dem Kennzeichen ja nur ein Auto gleichzeitig fahren. Genau. Dann brauche ich auch nur eins zu versteuern. Aber das habe ich ja jetzt auch. Ich habe bei meiner Versicherung 3 Kraftfahrzeuge versichert und ich krieg's billiger, weil ich versprochen habe, immer nur mit einem Kraftfahrzeug gleichzeitig im Verkehr unterwegs zu sein. Kannst also niemanden anderen fahren zu lassen. So, pass auf. Und jetzt, dann haben natürlich die Leute gesagt, so, Wechselkennzeichen, oh, feine Sache, möchte ich gerne auch haben. Natürlich gerade die Oldtimer-Freaks haben das alle gesagt. Ja. Ne? Aber die haben gesagt, Moment mal, also wie ist das jetzt? Ich muss beide Autos voll versteuern, voll versichern. Und muss natürlich noch Zusatzgebühren bezahlen, bis ich mein Wechselkennzeichen habe. Dann kannst du halt auch stinknormale Kennzeichen genau, dann drauf. Wenn ich das nicht mache, muss ich auch beide Autos versteuern und versichern und darf dann sogar mit beiden gleichzeitig fahren, wenn ich will. Das und du musst nicht die Hälfte stehen lassen und irgendwas abknuppern und irgendwo anders dran knuppern. Also, ist doch ja, also mit anderen Worten haben wir gesagt, nö. Ja. Habe ich gehört, finde ich auch gut, aber lasse ich weg. Ja. Ja. Sinnlos. Jetzt, man müsste mal gucken, wie viele Wechselkennzeichen, die ja existieren, die gibt es auch immer noch, ja, überhaupt in Deutschland sind. Ich würde sagen, also eine kleine dreistellige Zahl, würde ich sagen. Ich habe schon zweimal eins in freier Wildbahn ja gesehen, aber das war's auch. Ich habe das noch nie gesehen. Ja, du wusstest ja nicht mal, dass es existiert. Das stimmt. Ja, aber es existiert wirklich. Jeder, der hier zuhört, kann ja mal googeln. Wechselkennzeichen. Also wirklich, da fragt man sich, was geht in den Köpfen der Leute vor? Ja. Naja, aber so ist es eben. Zulassungsrecht ist terra incognita. Jedenfalls. Was sich da ja auch geändert hat noch, ist, du musst jetzt nicht mehr, wenn du deinen Wohnort wechselst, ein neues Kennzeichen holen. Ja, das ist halt behalten. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also das finde ich auch gut. Ja, außer wenn du irgendwie aus so einem Drei-Buchstaben-Ort kommst und in die Großstadt ziehst, dann willst du es vielleicht machen. Naja, gut. Oder naja, aber das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass die Digitalisierung in Deutschland ja so ein bisschen ruckelt. Also insbesondere was Behörden, also behördlichen Kram betrifft, also Verwaltungsbehörden, die sahen sich eben nicht in der Lage, da irgendwas zu machen, was digitale Zulassungen betrifft und haben gesagt, okay, dann verzichten wir darauf. Jetzt werden also keine neuen Kennzeichen geprägt mit einem riesen Aufwand. Ich frage mich auch gerade, warum steht da überhaupt der Ort? Warum ist das nicht eine andere Zeichenfolge? Naja, also in Großbritannien zum Beispiel ist der erste Buchstabe, glaube ich, immer das Zulassungsjahr oder so ähnlich. Das ist ein Relikt, nicht? Also weil früher war eben die Kfz-Steuer, die ja direkt da dran hängt, eine Landessteuer. Okay, dann würde man aber sowas wie NRW und so weiter drauf schreiben. Ja, aber ich meine, heutzutage ist es ja auch so, wir haben ja aktuell in Berlin, das weiß wahrscheinlich jeder, der hier zuhört, ein Problem, Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch nehmen zu können, weil Corona, keine Termine, also wer abgelaufene Person. Schieb's nicht auf das arme Virus, das war vorher auch schon nicht. Naja, also es funktioniert jedenfalls nicht. Und insbesondere Kfz-Zulassungen, mal ist es besser, mal ist es schlechter. Ja, also ich habe hier vor einer Weile mit einem Autohändler gesprochen. Es ist jetzt, also wir kriegen jetzt schneller Autos zugelassen. Wir haben jetzt bloß noch 140 Autos, die vor uns Neuwagen, die nicht zugelassen werden. Die haben da so eine Welle von Autos vor sich hergeschoben, die einfach nicht zugelassen wurden. Dabei geht das doch mittlerweile online. Ja, jein. Also es funktioniert besser als noch vor einer Weile, aber so. Aber mir hat es super funktioniert. Ja, also haben wir ja mal drüber gesprochen. Ja. Okay, pass auf, aber jetzt, jetzt habe ich mich gerade den roten Faden verloren. Ach, Entschuldigung, wo waren wir denn? Wechselkennzeichen? Genau, dass man den Ort, dass der Ort draufsteht. Genau, den kann man beibehalten. Ja, aber ich habe mich darüber beschwert, dass der überhaupt draufsteht, weil das eigentlich absurd ist. Naja, weil nach wie vor das Zulassungsrecht ja immer noch föderal ist. Also jedes Bundesland macht das so. Man könnte ja theoretisch auch sagen, völlig wurscht, geh einfach zu irgendeiner Zulassungsstelle, die gerade offen hat. Laufende Nummer, zack. Genau, ja, aber da ist das irgendwie das Siegelrecht. Also da klebt ja immer ein Berliner Bär drauf oder ein Brandenburger Adler. Ja, und das dürfen natürlich nur Mitarbeiter der Verwaltung, die in dem jeweiligen Bundesland auch bezahlt werden. Ja, aber dann muss ja trotzdem nicht OPR da stehen. Nee, muss nicht. Also das meine ich. Nee, also muss das kann man dann eigentlich auch hingehen und kann in OPR sagen, ich hätte jetzt gerne Kennzeichen mit B. Obwohl, da ändert sich ja auch ständig was. Du hast doch letztens erzählt, du hast den Zulassungsstempel einfach per Post zugeschickt gekriegt. Ich habe Siegel und TÜV-Plakette per Post. Ja, du hast also selber gesiegelt. Ja. Obwohl du kein Behördenmitarbeiter bist. Ja. Na, ob das alles so mit rechten Dingen zugegangen ist. Weiß nicht, man konnte nur so siegeln. Also es ist dann, also dieser ganze Aufkleber ist halt auch so designt, dass du den genau anlegen musst und naja, gut, also offenbar setzt sich da inzwischen auch Ratio durch. Ja. Also lange Zeit war es einfach völlig überbürokratisiert. Ja, also inzwischen ist es wirklich besser und es wird wahrscheinlich auch noch weiter besser werden mit zunehmender Digitalisierung. Jetzt bin ich gespannt, was du noch für Kennzeichen aus dem Hut ziehst, die ich noch nie gesehen habe. Muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, das waren alle. Ja? Tja, dann können wir hiermit, glaube ich, aufhören, oder? Dann hören wir hiermit auf. Ja.